1. Als sie sich Jerusalem und Bethanien am Olberg nahörten, sandt Jesus zwei seiner Jünger voraus. 2. Er sagt zu ihnen, get in das Dorf vor euch, sobald es betretet, werdet ein angebundenes Fohlen finden, auf dem noch nie jemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. 3. Falls euch jemand fragt, warum das tut, antwortet, der Herr benötigt es und wird es amgehend hier her zurückschicken. 4. Die Jünger gingen los und fanden das Fohlen wie beschrieben an einer Tür draußen an der Straße angebunden, woraufhin sie es losbanden. 5. Einige der Amtsdienenden fragten sie, was macht da? Warum bindet das Fohlen los? 6. Sie antworteten ihnen genauso, wie Jesus es ihnen aufgetragen hat, und die Leute ließen sie gewahren. 7. Sie brachten das Fohlen zu Jesus, legten ihr Mantel darauf, und Jesus setzte sich darauf. 8. Viele Menschen breiteten ihr Kleider auf den Weg, warend an der Grundzweig von den Felden abschnitten und sie ebenfalls auslegten. 9. Sowohl die vorausgehenden als auch die nachfolgenden riefen, Hosianna! Gesegnet sei, der die kommt im Namen des Herrn. 10. Gesegnet sei das Kommende rei Hanses Vaters David. Hosianna in der Hoch. 11. Jesus betrat Jerusalem und ging in den Tempel. Nachdem sich als Angesehen hat und es bereits spät war, verließ die Stadt mit den Zwölfjungen und kehrte nach Bethanien zurück. 12. Am nächsten Tag, als sie Bethanien verließen, bekam Jesus Hunger. 13. Von weitem sah einen Feigenbaum mit Blatten und ging darauf zu sehen, ob Frucht finden wird. Als jedoch ankam, fanden Blatter, denn es war noch nicht die Zeit für Feigen. 14. Daraufhin sprach zu dem Baum, niemand soll jemals wieder Frucht von dir essen. Sein Jünger Horten dies. 15. Sie kamen wieder nach Jerusalem. Als Jesus den Tempel betrat, begann Diogenes zu vertrieben, die dort kauften und verkauften. Stiess die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Torbenverkäufer m. 16. Lord auch niemandem, gefasst durch den Tempel zu Trajan. 17. Alert sie und sagt, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für el Volker genannt werden? Aber hat es zu einer Räuberhol gemacht. 18. Die Hohenpriester und Schriftgelehrten horten dies und suchten nach einer Möglichkeit, in zu toten, den sie fürchteten in, die das gesamte Volk von seiner Lehre beeindruckt war. 19. Wenn es Abend wird, verließen sie gewöhnlich die Stadt. 20. Als sie am nächsten Morgen vorbeigingen, sahen sie, dass der Feigenbaum von der Wurzel und verdorrt war. 21. Petrus erinnert sich und sagt zu Jesus, Rabbi, sei doch, der Feigenbaum, den du verfluchtest, ist verdorrt. 22. Jesus antwortet ihnen, hat Glauben an Gott. 23. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagt, heb dich empor und stürz eines mir, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das gesagt geschieht, dem wird es zu teil werden. 24. Die Schalb sage ich euch, als, warum im Gebet bittet, glaubt, dass es empfangen hat, und es wird euch zu teil werden. 25. Und wenn beten wollt, Vergebt, was gegen jemanden hat, damit auch euer Vater im Himmel euch betretungen vergebt. 26. Wenn aber nicht vergebt, wird auch euer Vater im Himmel euch betretungen nicht vergeben. 27. Sie kamen ernüt nach Jerusalem, und als Jesus im Tempel am Herging, traten die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten in Herren. 28. Sie fragten ihn, mit welcher Autorität tust du das? Oder wer hat dir die Vollmacht gegeben, die zu tun? 29. Jesus erwidert ihnen, ich werde euch ein Frage stellen. Wenn mir antwortet, wird ich euch sagen, mit welcher Autorität ich dies Tuesday. 30. Wo die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. 31. Sie berieten untereinander und sagten, wenn wir antworten, vom Himmel, wird fragen, Warum hat im Dan nicht geglaubt? 32. Sagen wir aber, von Menschen, so furchten wir das Volk, den erhielten Johannes für einen Warren Propheten. 33. Sie antworteten Jesus, wir wissen es nicht. Daraufhin sagt Jesus zu ihnen, dann sage ich euch nicht, mit welcher Autorität ich dies Tuesday.